20 Uhr, guten Abend, Radio Ladies First aus Baden-Baden. Das Wetter für Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz, Südhessen und das Vorderelsass. Ergiebiger Regen und Sturm bei 8 bis 12 Grad, im Schwarzwald 7 Grad, nachts keine Änderungen. Morgen ebenfalls keine Änderung, ab Dienstag kälter und Schnee. Lassen Sie sich Qualität auf der Zunge zergehen. Im Gasthaus Bertholdshöhe, Villingen-Schwenningen-Wieselbergstraße. Täglich von morgens um 7 bis nachts um 1 durchgehend warme Küche. Gasthaus Bertholdshöhe. Wir wollen für Sie erste Klasse sein. Deine Wohnung, die gefällt dir nicht mehr. Schöner wohnen ist doch nicht so schwer. Neue Möbel bringen neues Leben in dein Haus. Komm vorbei, schau mal rein, fühl dich wohl. Möbel Rivo. Rivo Achern, das Möbelhaus mit den super günstigen Preisen. Schluck für Schluck. Hörmann, der Getränkespezialist in Baden mit dem Verkehrsservice. 20 Uhr und eine Minute, Radio Ladies First aus Baden-Baden. Zurzeit keine Verkehrsmeldungen. Radio Ladies First aus Baden-Baden. Ist wieder da. Charlie! Ist wieder da. Oh Mann, das finde ich ja echt gut. Jetzt liegt Paprika in der Luft. Hey, Charlie. Weihnachten, Weihnachten. Wann gibt's denn hier Geschenke? Weihnachtszeit, du stille Zeit der Lichter und Geschenke. Jedes Jahr ab Mitte August freu ich mich, wenn ich an dich denk. Da freue ich mich auch auf euch. Hallo Nachtschwärmer. Hallo. Weihnachten. Heute am Sonntagabend. Päckchen, die Geschenke und den Baum. Nikolausi. Und heute haben wir wieder voll das Programm. And gentlemen, show is about to begin. System. Tja, dann wieder unser Gewinnspiel. Mächtig viel Spaß. Und einen Mann, den kennt ihr alle. Nämlich den hier. Dieser Mann ist zufällig Al Bundy. Genau. Grüße Sie alle recht herzlich. Jungs, es ist soweit. Hannelore, Hannelein, alle sind Sie so gemein. Every word could repeat it from the first phrase. The cowboy of dieser Welt. We have contact with unidentified flying object over. Earth. Beer, wine, women, yeah. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. We'll be right back.

mein schöner Wagen, der hatte drei Beulen. Vom Niklas, vom Christkind und vom Santa Claus. Ja, nächstes Jahr Weihnachten, das fällt dann wohl auf. A Gaudi muss sein. A Gaudi muss sein. My baby, baby, bala, bala. A Gaudi muss sein. Und die Wanne ist voll. A Gaudi muss sein. Charlie und die Kranken tanzen. A Gaudi muss sein. Stimmen aus der dunklen Gruft, Sister Mercy. Oh, 20:15 Uhr. Inzwischen noch ein paar Weihnachtsgrüße von Werbepartnern von uns. Big Boss und Triple X, die Läden für Sport und Funwear in Rastatt und Baden-Baden, wünschen allen Kunden und Freunden ein fröhliches Weihnachtsfest und ein gesundes, erfolgreiches neues Jahr. Boschdienst Müller in Rotswald, die Nummer 1, ist unser Kunde. Deshalb grüßen wir unsere Kunden und wünschen ein frohes Weihnachtsfest und ein erfolgreiches 1994. An alle. Wer kann sich den Spot erinnern? Funkspruch an alle. Das war doch die Geschichte mit dem Gewinn. Diesseits und jenseits. Und auf diesem Weg darf ich mich bei allen bedanken, die mitgemacht haben. Ost und West, wir grüßen euch und wünschen allen ein gesegnetes Weihnachten. Das war nämlich eine riesen Überraschung, auch nach der Sendung noch. Das kommt nämlich jetzt. Weihnachtsfest. Der Ted, der war ja geöffnet. Und zwar von 20 bis 22 Uhr, noch eine halbe Stunde nach der Sendung. Und jetzt kommt's. Insgesamt hat er gezählt 62.868 Anrufe. Am vergangenen Montag. Vielen Dank an alle. ...62.868 Anrufe. Nachtschwärmer, der absolute Wahnsinn. Übrigens, die Gewinne sind noch nicht alle an den Mann bzw. an die Frau gebracht. Da kann es noch läutern bei den verschiedenen. Bei Menzenü im Brettergästbisch. Joyeux Noël. Unzu Sengan. Bing Ho Xing Xi. Gut, jubel, gut, nüt, oder alle zusammen zum Boot. Поздравляем всех моряков с наступающим Новым годом. Gut, jubel, alle zusammen. Felices Navidades y un próspero año nuevo. Buon Natale a tutti ed in particolare all'equipaggio da Santa Maria. I'm the god of hellfire and I bring you more music, more music, more music. Let's go. Then you decide if the future in life is a positive one. I keep on believing, still got the feeling, got you on my mind and thus what's the feeling? Believing everything for the pleasure and lust, baby, it's a question of trust. Trust me, I'll be the one to fight for you when things are wrong. Tja, 20.23 Uhr und kurz nach halb kommt unser Gewinnspiel. Und da habe ich natürlich wieder Probleme mit einem, wir kennen alle den L. Also L, dass ihr ja jetzt dann montags kommt im neuen Jahr immer, während meiner Sendung, deine Show, das ist ja, also da müssen wir nochmal drüber reden, L. Auf jeden Fall. Hört mal, ich kann nicht verstehen, wieso ihr diese Sendung einschaltet. Ja, L. Weißt du, was machen wir? Treffen Sie mal, gehen mal ins Kino, ha? Und dann sehen wir uns die Busenmonster vom Jupiter an. Wenn du meinst. Oh, entspann dich, Al. Du hast ja noch nicht mal gelernt, wie man auf diesem Planeten Busen anfasst. Er liebt sie, wisst ihr? Aber er weiß nicht, damit umzugehen. Wisst ihr, so manches Mal nachts, da grapscht er mein Knie, quetscht es und sagt... Na los, sag es. Wer ist der King, Baby? Wer ist der King? Und manchmal muss ich so lachen, dass ich die Seite in meinem Buch nicht mehr finde. Zu meiner Verteidigung, seit ihrer Geburt hängen die meisten Dinge bei ihr bis zum Knie. Jetzt habe ich sie wieder gezahlt, ha? Charlie, du bist eine echte Dumpfbacke. 22.28 Uhr. Das ist übrigens die Disco-Version von der Nummer 1 Zettel von Jumptronic ist der. Ich weiß nicht, was Middle-Off dazu sagt. Hier ist die fröhliche Welle aus Bannmann. Was ist denn los? FM Stereo, FM Stereo, FM Stereo. Hallo Charlie, hallo Charlie. Boah, halt dich mal im Zaum, Junge. One, two, three, four. Das ist cool, das ist Spaß, das ist super stark. Und wir düsen in den großen Teich. Sie dreht das Radio auf und den Schlüssel rum und freut sich seit Tagen. Denn sie will fahren, fahren, fahren in ihrem kleinen roten Cabriolet. Kommt die Werbung! Kapische! Schluck für Schluck, erfrischender Genuss! Hörmann, der Getränkespezialist in Baden mit dem Verkehrsservice. Es war gerade 20 und 30 Minuten Radio Ladies First aus Baden-Baden. Wir haben zurzeit keine Verkehrsmeldungen. Renault Special. Renault 19 und Renault Clio, Deutschlands Importstars Nummer 1. Was kann man an denen noch verbessern? Seitenschäler dran machen. Lächerlich. Fuchsschwanz in Wagenfarbe? Bestimmt nicht. Tiefer legen. Bingo, aber tiefer gelegt ist die Finanzierung. Das Angebot der Renault Bank, 1,9% effektiver Jahreszins, 15% Anzahlung, 36 Monate Laufzeit. Tiefer geht's nicht. 1,9%? Bye! Renault-Partner haben Autos zum Leben. Autos zum Leben von Renault. Ihr Auto fürs Leben erhalten Sie bei Autohaus Hummel in Kippenheim. Jackie O. Secret. High Heels und andere Accessoires für Ihre speziellen Wünsche. Auch Studiomöbel sind bei uns ausgestellt. Jackie O. Die Boutique für das Besondere in Karlsruhe. Mattistraße 3, Nähe Bahnhof. Hallo Petra. Oh Olli, was machst du heute Abend? Ich gehe in den Landauer Brauhof, da ist immer was los. Landauer Brauhof? Ist es da, wo es das selbstgebraute Bier auch für die Frau gibt? Ja genau, und das Essen ist auch super. Wo genau ist denn der Brauhof? Mensch Petra, den kennt doch jeder, mitten in Landau, Industriestraße. Super Olli, na dann bis heute Abend im Landauer Brauhof. Tschüss. Tschüss Petra. Wenn Sie, wie ich, das Besondere wollen, Arena Bar, Freiburg in der Schwarzwaldstraße 2. Das sollten auch Sie sich gönnen. Sie haben Spaß am Sex? Sie suchen einen Sexshop, wo Diskretion, Niveau und Atmosphäre großgeschrieben werden? Wir wissen wo. City Sex Boutique in Kehl in der Rheinstraße 62, 50 Meter vom Marktplatz. Und City Sex Boutique in Offenburg in der Heinrich-Hertz-Straße 20 im Industriegebiet West 2. Also, auf bald in der City Sex Boutique. Hey guys! Let me tell you what you can do. If you want to feel the right power, the answer of your question is only Charlie 2000. And right on, baby! Wow! So, erstmal noch vom Gewinnspiel die Termine vom lieben Charlie. Erstmal vielen Dank für alle, die gestern in Rottweil waren in der Stadionhalle. War wieder Spitzenklasse. Auch allen Dankeschön, die in Hornberg waren in der Stadthalle. Und allen Dankeschön, die in Unsbach waren. Das ist im Elsass. Bei unseren Nachbarn. So, und jetzt kommt das Weihnachtsstressprogramm. Mittwoch am kommenden, am 22. Donaueschingen, Donauhalle B. Einlass schon 19.30 Uhr. Also am kommenden Mittwoch, da beginnen die Ferien. Dann am Sonntag, den zweiten Weihnachtsfeiertag, den 26. Tübingen Hirschau. Stefan Hartmann Halle. Einlass schon um 19 Uhr. Dann noch im Bärensaal am gleichen Tag in Schramberg. Am Mittwoch, den 29. nochmal Hirschau. Und alle, die am zweiten Weihnachtsfeiertag da waren, bekommen einen Gutschein. Für den Mittwoch, das ist nicht zu teuer wert für euch. On the road again und an Silvester. Ja, was ist denn an Silvester? Da steigen so viele Heimpartys, aber da mache ich also selber nichts. Da bin ich hier. Und zwar 4 Stunden, von 20 bis 24 Uhr, mache ich die totale Party-Power. Da braucht ihr keine CDs hinlegen zu Hause, keine Bänder. Einfach das Radio einschalten, von 20 bis 24 Uhr an Silvester. Ganz dick. Hit me. No problem. So, jetzt kommt eine Platte, die habe ich schon ein paar Mal laufen lassen. Da kommen x Anrufe immer, wie die wohl heißt. Ich bringe sie jetzt und sag's dazu, wie sie heißt. Ja, rein und alle Knöpfe aufziehen. Da kann die tierische Post abgehen. Wo drei, vier. Und? You claim you've been out in the world so hazy. And now that you're back, you're driving me crazy. Der Titel heißt Love Line. Und die Gruppe heißt Unique 2. Unique 2. I'm sitting thinking about the love that I got you. Half in my person, not on Toki. You feel the gap, take my hands of the show. Click, we gotta have it and put it together to form a line and return that's kinda clever. On the slow, on the flow, on the blow, on tip. Yo, look up a person for a love line. Und jetzt noch ganz kurz ein Weihnachtsgruß. Edis Drachenladen, der Spezialist für Kinder- und Lenkdrachen in Pforzheim, wünscht allen Kunden ein frohes Weihnachtsfest und ein erfolgreiches 1994. Ionic 2 für Nachtschwärmer. Türen alle verschlossen? Gecheckt. Fenster verriegelt? Gecheckt. Habt ihr eure Raumsprays dabei? Ja, Mom. Euren eigenen Toilettensitz? Ja, Mom. Floh- und Wanzenspray? Ja, Mom. Naja, dann seid ihr bereit. Das ist ja toll. Ja, für unser Gewinnspiel seid ihr bereit jetzt. Jetzt kommt wieder Mix und 5 Interpreten werden gesucht. Hier geht gleich was ab. Kommt, seid mit uns total beknackt. Es wird Zeit, dass euch der Wahnsinn packt. 3, 2, 1, los geht's. Echt irre. Welcome. Und das ist der erste in unserem Gewinnspiel. 20:45 Uhr, hier ist unser Gewinnspiel. Nachtschwimmer, wie sieht's aus? Seid ihr auf dem Laufenden? Ha, natürlich! Das sind noch die Top-Hits! Haben wir schon. Mach ich noch einen dazu? Ich mach noch einen dazu. Anrufen! Ruft jetzt endlich die Telefonnummer an. 07229 307730. Sonst bestrafe ich euch alle mit Pfälzer Saubacken. Du schaust voller Liebe, schaust voller Liebe, lachst voller Liebe, lachst voller Liebe, sprichst voller Liebe, ich aber weiß. Hey, du Ladies first, makes me high when I'm feeling low. Keep on doing what you're doing, I never let it end. Highway to Hell, AC/DC Live. Jetzt bin ich mal gespannt, was da rauskommt. Ich habe meinen ersten Nachtschwimmer in der Leitung. Das ist der Thorsten aus Rastatt, er ist 18. Ja, hallo, Thorsten. Charlie. Hallo. So. Also, als erstes Mal war es der Freddie Mercury. Richtig. Dann Urban Cookie Collective. Ja. Frankie Goes to Hollywood, Captain Hollywood und Culture Beat. War nicht so schwierig, ha? Nee, war nicht so schwierig. Jawohl! Das stimmt, es gibt eine CD. Bleib dran, Thorsten. Jo. Super stark. Volle Granate. Gibt's denn hier Geschenke, ey? Volle Granate, Renate, Renate, Renate, Renate. Be what you wanna be, taking things the way they come. Nothing is as nice as finding paradise and sipping on Bacardi rum. Living life the easy way, catch a wave and let it run. Nothing is as cool as drifting in the sunlight, sipping on Bacardi rum. La la la. La la la Bacardi be what you wanna be. Be what you wanna be. Be what you wanna be. Be what you wanna be. Action bitte. Schluck für Schluck, erfrischender Genuss. Hörmann, der Getränkespezialist in Baden mit dem Verkehrsservice. 21 Uhr und eine Minute, Radio Lettisfest aus Baden-Baden mit einer Meldung. Auf der B298 Schwäbisch Gmünd-Geildorf, Gefahr durch überfrierende Nässe. Wenn Sie wie ich das Besondere wollen, Arena Bar, Freiburg in der Schwarzwaldstraße 2. Das sollten auch Sie sich gönnen. Achtung! Wollen Sie wissen, wie das nächste Jahr wird? Also ich will es auf jeden Fall wissen. Wo erfahre ich das? Ja, es steht in den Sternen. Also, wer es wissen will, sollte folgende Telefonnummer anrufen. 07229 30 75 79. Das ist die private Büronummer von Martin Schmid, von unserem Hausastrologen. Und er arbeitet unter Hochdampf jetzt ins neue Jahr hinein. Rufen Sie an während den normalen Bürozeiten. 9 bis 12, 15 bis 18 Uhr. 07229 30 75 79. Anrufen. Mach dir jetzt bloß keine Hektik. Yeah. Setz dich in dein Sofa rein. Hast du Bock auf geile Musik? Yeah. Dann schalt dein Radio endlich ein. Na na na na. Und der kommt jetzt mit einem der Aufsteiger dieser Woche rüber, mit dem neuen Ace of Base. Auf Platz 4 jetzt schon wieder. Strafe muss sein, denn vor dem Fernsehen kommt Charlie. Und hier ist immer noch die fröhliche Welle aus Baden-Baden. Die doofe Witze-Ecke. Warten, warten, schon wieder. Nacht schon mal, ein älterer Mann kommt ins Bordell. Das ist das richtige Thema für Weihnachten, sehe ich schon wieder. Und fragt am Empfang, was kostet es denn bei Ihnen hier? Sagt die Empfangsdame, 200 Mark im Bett. Und auf dem Teppich 50 Mark. Ja gut, sagt der Mann, der Ältere, ich nehme für 200 Mark. Das habe ich mir gleich gedacht, Opa, sagt sie freundlich, dass Ihnen ein weiches Bett lieber ist. Nein, nein, nein, nein, sagt der Herr, ich nehme viermal Teppich. Das ist ja ein ganz schlauer, viermal Teppich. Okay. Ja, aber du kannst dich jetzt mal beruhigen da, komm. Ich glaube nämlich, das warst du, hä? Das ist unmöglich mit dem. Jetzt dreht ihr gleich den Krank um. Einen Radiosender zu besitzen, wenn man ihn nicht ab und zu missbrauchen darf. Wir arbeiten so lang, wir arbeiten so lang, wir arbeiten so la la la la. Wir arbeiten so lang an Silvester für euch. Von 20 bis 24 Uhr die totale Party auf der 100,4. Wir arbeiten so lang, wir arbeiten so lang, wir arbeiten so la la la la la lang. Wir arbeiten so lang. Ja, machen wir für euch die totale Partymusik für zu Hause und wo auch immer. La, la, la, la. Ja, jetzt alle zusammen. Ja. Wir arbeiten so lang. Wir arbeiten so lang, lang. Wir arbeiten so la la la la la la. Buffy, meine ist so lang. Meine ist so lang. Meine ist so la la la la la. Stärker als je zuvor. Echt famos. Wow. Und macht echt Spaß. Du, hey, ich hab einen schweinemäßigen Anfang. Entschuldigung. Uhr 16 wird gleich Nachtschwimmer, kennt ihr den? Das ist doch DJ Bobo, oder? Ja, genau. Und der ist in unserer Gegend. Und zwar in Pforzheim am Donnerstag, den 30. Dezember. In der Disco Gummibär in Pforzheim. Und da habe ich hier 5 Karten zu verlosen. Was sagt ihr dazu? Die ersten 5, die jetzt mich anrufen, der Reihe nach, bekommen die. Loud and I am playing with your life. immer wieder probieren beim Anrufen, weil ich kann immer nur einen der Reihe nach reinnehmen. Und ich habe ja noch was anderes dazu nebenbei hier. Zum Beispiel hier einen Jingle einlegen. Charlie 2000. People, Charlie is back, the boys try and bist euch die Ohren weg. Jump to the rhythm, feel the beat. Charlie zeigt das mal alles mit. Es ist beliebt bei alt und jung. Wie soll ich euch sagen, er hat einfach Schwung. Get up everybody, move to the sound. Charlie ist klasse, der ist echt allround. Charlie 2000. Charlie 2000. Stimme von... So, schon mal bitte Band einlegen, Aufnahme bei euch zu Hause. Da kriegen wir 1000 Anrufe über das Lied Christmas Dance, wo sind die Geschenke? Das kommt jetzt hier. Das gibt's nämlich nicht mehr im Handel. Das Beste vom Besten, das Lustigste vom Lustigsten. Seven, six, five, four, three, two, one, zero. Wann gibt's denn hier Geschenke, ey? Weihnachten. Herrn Juhu unterm Baum. Herrn Juhu unterm Baum. Stand up! Wann gibt's die Geschenke? Wie? Geschenke. So, DJ Bobo kann sind alle weg. Wer außerdem noch will, in Karlsruhe gibt's im Rekordexpress, das ist ein Gotha-Haus. Da gibt's noch Karten im Vorverkauf. Kein Popel in den Ohren. Hier ist der absolute Hammer für euch. Rock my heart. Stärker, Hathaway. 21 Uhr, 27 Uhr ist gleich schon wieder. Oh, die Zeit vergeht noch, Gemma. Da habe ich noch ein paar Grüße. Der Igel aus Schwanau grüßt den Hasen aus Täbingen, wo immer das sein mag. Und dann grüße ich noch die Andrea Schäfer aus Speichingen. Hallo. Und kurz bevor ich nochmal auf Deutsche Welle umschalte, kommende Mittwoch, Donaueschingen, Donauhalle B, große Anlage, großer Sound, ich bin selbst dort, klar! This is the sound of alternates. Jetzt gibt's Deutsche Welle Spezial. Jappe dappe du! Das waren sie dann, die ersten anderthalb Stunden heute am Sonntag, den 19. Dezember. Morgen Abend ist der liebe Charlie wieder für euch da ab 20 Uhr. Heute ist nicht alle Tage. Ich komme wieder, keine Frage. 21.30 Uhr, halb 10, Radio Ladies First aus Baden-Baden zur Verkehrslage. Auf der Bundesstraße 298, Schwäbisch Gmünd, Geildorf. Gefahr durch überfrierende Nässe. Bitte fahren Sie vorsichtig. Radio Ladies First aus Baden-Baden.